SWR 2 Hörspiel. Im Hörspiel am Sonntag geht heute die Reihe Mauerschau zu 60 Jahren Gründung der DDR und 20 Jahren Mauerfall mit dem Hörspiel Der heilige Christ von Peter Jakobait zu Ende. Dass diese Produktion überhaupt in der DDR entstehen konnte, hängt wohl mit den gelockerten Verhältnissen Ende der 80er Jahre zusammen. Die Unzufriedenheit der Jugend ließ sich immer weniger vertuschen und unterdrücken, die Machthabenden wurden nervös und die Regularien wurden teilweise gelockert, weil klar war, dass es so nicht weitergehen konnte. Warum die Ursendung dieses Hörspiels 1989 trotzdem monatelang verschoben wurde, erfahren Sie im Anschluss an das Hörspiel. Die Dramaturgin Dagmar Schnürer befragte den Autor Peter Jakobait, der zu DDR-Zeiten neben seiner Autorentätigkeit als Entwicklungsdramaturg beim DDR-Fernsehen und bei der DEFA arbeitete. Außerdem sprach Dagmar Schnürer mit dem Regisseur Achim Scholz und dem Dramaturgen Ulrich Griebel. Zu Zeiten Kaiser Heinrichs II. Hat sich in einem Dorf in Sachsen eine höchst beklagenswerte Sache begeben. Der heilige Christ. Hörspiel nach einer deutschen Sage von Peter Jakobait. Musik, die Gruppe Schaum der Tage. Von Peter Jakobait. Mein Vater war ein fröhlicher Mann, der gern gefeiert hat, bis meine Mutter starb. Ihren Tod hat er nie verwunden. Mit den Jahren ist aus ihm der strenge Priester Rupertus geworden, der Fenster blickte, als es die Jugend in unserem Dorf mit Singen und Tanzen zu toll trieb. Wer liebt heute wen? Nimmst du ihn? Nimm ich den. Besser als mit keinem. Geht's mit mehr als einem. Wer liebt heute wen? Liebe Kind, du bist erst 13. Komm sofort her. Alten, du Demel. Lauf nicht schon wieder hinter der dreckigen Hure Meerswind her. Und aber des Priesters Töchterlein immer mittendrin. Hat man denn hier keine Nacht seine Ruhe? Ruhe! Ava und Niklas, ich verbiete euch ein für allemal, an der Tanzerei teilzunehmen. Ich war nicht dabei, habe gelesen. Vater, du selbst hast, als ich klein war, gern getanzt. Da lebte Mutter noch. Was ihr heute treibt, ist wie eine Krankheit, wie ein verzehrendes Feuer. Ja, Vater, nimm dir doch wieder eine Frau. Du bist mein Kind, des Priesters Kind, und hast dich danach zu benehmen. Vergiss nie. Wir leben hier dicht an der Grenze und wollen die Heiden jenseits des Flusses für Gott gewinnen. Da kannst du mir nicht in den Rücken fallen. Ich gehe jetzt. Wo läuft sie hin? Zum Nachbarsohn, zu Gerle, auf ihrem Liebsten. Sie alle laufen Meerswind nach. Meerswind ist die Schöne. Die nahm er zu Pferde lachend mit. Komm, küss mich auf den roten Mund. Das wird ja immer toller. Küss dich und mich gesund. Gnade dir Gott, liebe Kind. Die sind verrückt, die drehen durch. Wenn es Sommer wäre, aber jetzt, die vertragen die Kälte nicht. Ja. Führe die Kinder nicht in Versuchung, deinen Festtag zu stören. Sie wissen doch nicht, was sie tun. Setze sie nicht zu harter Strafe aus. Lass mich weise sein, falls ich es bin, der sie bestrafen muss. Womit wirst du mich bestrafen, Rudbertus? Meerswind, was tust du hier? Mich ein bisschen ausruhen. Hinter dem Altar. Geh jetzt. Du weißt, du bist... Frei wie ein Vogel. Man tu nicht so. Hab dir doch schon oft zugesehen und du hast es geduldet. Wir begehen heute den höchsten Feiertag des Jahres. Weiß ich doch. Deshalb bin ich ja hier. Was starrst du mich so an? Ich? Du bist der starre Klotz. Willst du alles sehen? Hier, komm schnell. Wir tun's auf deinem Altar. Das ist Gottes Haus. Und das seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Dich krieg ich noch, du komischer Heiliger. Verschwinde! Verschwinde! Verschwinde! Verschwinde! In demselbigen Dorfe, das Kölbig heißet und am Wippbach nahe dem Saalfluss liegt, ist St. Magnus Patron. Und als an dessen Kirche in der Weihnacht des Jahres 1003 der Priester zu Mitternacht die erste Messe zu singen anfing, da fingen 18 Personen auch an zu singen und zu tanzen auf dem Kirchhofe neben dem Beinhaus. Diese Einschreibung war zum ersten in Syrien durch den Statthalter Cyrenus und es begaben sich alle. Sie irrten den Priester Rudbertus an dem Altar. Und er entbot ihnen, sie sollten aufhören zu schreien. Aber sie wollten es nicht tun. Jetzt ist Schluss! Nun denn, wenn ihr nicht hören wollt, so wolle Gott und Sanctus Magnus, der Beschützer unserer Kirche, dass ihr ein ganzes Jahr lang tanzen müsst, bis ihr euch in die Erde hineingetanzt habt! Vater! Aber... Schwester, bleib hier. Nein! Ah, komm schon, Süße, komm! Der Fluch kam die Verdammten an. Und sie konnten nicht aufhören zu tanzen. Durch den Wald, den Grünen, mit Märchen promoviert. Feiern Jöllklapp! Das heidnische Jöllklapp! Komm, Grete! Komm! Wir schwenken mit im Kreis! Bei Wudin und allen alten Göttern! Sie tanzen wirklich weiter und stören die Christmesse, die Geburtsfeier des neuen Heilands! Sie sollen doch weiter tanzen als Strafe! Was? Das soll eine Strafe sein? Rudbertus. 12 Tage und 12 Nächte treiben sie es schon. Und die altheidnischen 12 Nächte sind vorbei. Und sie treiben es immer noch. Und Neugierige laufen hinzu. Also wir müssen etwas tun. Schließlich ist mein Sohn Bovo bei ihnen und deine Tochter Ava. Bruder, du bist hier der Fronherr. Und hättest sie schon lange wegschicken müssen, denn sie ist an allem schuld. Merswind. Tja, bei Gott. Sie ist eine hübsche Huri und Lautenschlägerin, aber sie wegschicken. Nein, dann gäb's erst recht einen Aufstand. Rudbertus, deinen heiligen Zorn in Ehren nur. Vielleicht warst du zu streng, zu hart. Sie haben den höchsten Feiertag geschändet. Das war Gotteslästerung. Hör sie dir an. Es scheint, als hätte sie meinen Fluch irgendwie Das heißt Hoffnung, Bola. Hoffnung. Vielleicht, wenn sie wieder zu sich kommen, sind sie endlich zum rechten Glauben bekehrt. Hoffentlich. Inzwischen ist mein armer Bovo verhungert. Hoffnung und Glaube sind stärker als Hunger. Was steht denn hier noch? Die Armen. Das haben sie nun davon. Trotzdem, ich beneide sie. Ja, die heutige Jugend. Sieh doch. Sie fallen um vor Müdigkeit und fallen nicht. Und ihre Glieder glühen und zucken. Es ist, als schweben sie über dem Boden. Ein Wunder ist das. Ein wahres Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Seht doch, seht. Ein Wunder. Ein Wunder. Da haben wir's, Rotpertus. Die Sache gleitet uns aus der Hand. Wir dürfen nicht schwach werden im Glauben. Wir dürfen nicht schwach werden im Glauben. Ava? Komm her, Niklas. Umarme mich, küsse mich. Meerswind, ich bringe euch was zu essen. Wir haben keinen Hunger. Schließt du dich uns an? Bruder? Ich weiß nicht, aber... Ey, Niklas, was haben die vor? Weiß nicht. Die Kirche und der Hof des Vaters werden bewacht. Und er? Betet. Er hat es so gewollt. Er hat uns verflucht. Aber wenn ich du wäre, würde ich losrennen und mich ihm vor die Füße werfen. Ach, ich hasse ihn! Diese Moralapostel und Fettwänste, die sich selber keine Freude der Welt verkneifen, aber immer schön heimlich. Von Neid und Galle grün werden sollen sie, wenn wir uns vor aller Augen lieben und austoben. Wie befohlen, ein ganzes Jahr. Die Ruhe draußen, das gefällt mir gar nicht. Wer weiß, was die vorhaben. Plan? Das muss was sein, das euch zu mir hertreibt in den Harz. Weithin misstönendes Geschrei. Widersetzlichkeit, kaiserliche Gnaden, hat sich in dem Dorfweiler Kölbig diesseits des Saalflusses erhoben. Keine 2 Reitstunden von hier entfernt. Wie? Derweil ich im Harzgebirg der Jagd pfleg, geht's nebenan am Saalfluss dicht vor unserer Grenze, drunter und drüber? Der fromme Priester namens Rotpertus dort selbst hat die widerspenstigen Bauernlümmel, welche mit heidnischem Reigen und Gegröll die hohe Messe störten, dank seiner Erleuchtung zu dauerndem Singen und Tanzen gebannt, auf das sie als Exempel des Bösen andere abschrecken. Als Exempel des Bösen andere abschrecken? Höchst sonderbar, sehr sonderbar. Soll das heißen, Kaplan, da rotten sich Aufsässige zusammen und stören die hohe Messe. Und einem einfachen Gottesdiener gelingt es gewissermaßen, den Spieß herumzudrehen. Er lässt sie sich austoben in einer Weise, dass andere darüber erschrecken und sich also die Sache von allein totlaufen wird. So scheint es, kaiserliche Gnaden. Doch sollten wir den Vorfall nicht überbewerten. Er kann nicht hoch genug bewertet werden. Hier vom Kamin sitze ich und grüble, wie die ewig gegen unsere Herrschaft auflodernde Unzufriedenheit der Bauern und Bürger ausgetreten werden kann, damit nicht ein Flächenbrand daraus entsteht. Und wenn ich reite und wenn ich auf dem Thron sitze, grüble ich. Da kommt uns dieser lächerliche Vorfall zu Pass. wie ein allerhöchster Fingerzeig. Wie hieß gleich der Ort? Kölbig am Wippbach, nahe dem Saalfluss. Also, wir bauen den Zwischenfall auf zum Wunder. Das Wunder soll beweisen, wie die selbstreinigende Kraft des Volkes jedes Abweichen von Gottestreue und Gehorsam besiegt. Ja. Ein Kloster muss her, ein Marktplatz. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Zügeln die Ungehorsamen und befestigen das Grenzland und führen so unseren Widersachern jenseits der Grenze unsere Überlegenheit in jeder Hinsicht vor. Kaplan sendet Botschaften an den Erzbischof und an den Markgraf. Ja. Hör ich recht, edler Vetter Markgraf? Ein Kloster? Einen Markt? Und der Kaiser selbst, sagt ihr, will es so. Was denkst du wohl, Gevatter Bula, warum ich als Markgraf der Ostmark in euren gottverlassenen Dorfweiler geritten komme? Der Kaiser hatte den Einfall, seine Aufmerksamkeit diesem stillen Winkel zu widmen. Wieso, weiß ich zwar nicht, aber wir haben zu gehorchen, weil die Ratschlüsse des Herrn dieser Welt für uns ebenso unanfechtbar sind wie die des Herrn aller Welten. Sofern wir wissen oder wenigstens ahnen, was des höchsten Wille wirklich ist. Rupertus, gerade euch als heiligen Mann müsste es besonders freuen, dass ein Kloster und ein fester Marktplatz hier halb in Feindesland entstehen wird. Denkt an, Rupertus, 12, was sag ich, 24 Mönche wirst du unter dir haben, hunderte Hufen Land, Höfe, Viehherden, Mägde, und ich stehe dir bei als dein Vogt. Dazu das Tanzwunder. Die Welt wird kommen und staunen. Und warum eigentlich soll es immer nur in Welschland und Burgund Wunder und Wallfahrtsorte geben? Warum soll nicht endlich einmal halb Europa zu uns nach Sachsen und Thüringen gepilgert kommen? Kloster, Wallfahrtsort. Es könnte einem guten Zweck dienen und diese verrückten jungen Leute zur Umkehr bewegen. Hört nun, der Erzbischof Heribertus persönlich. Nun Verantwortung für dein neues Haus und deine Diener tragen soll. Hilf, dass es wirklich zum gottgefälligen Werk wird. Nicht zum Jahrmarkt der menschlichen Eitelkeit und Lüsternheit. Hör auf, Priesterchen. Du weißt doch ganz genau, gerade dazu muss es kommen. Natürlich werden sie sich an uns aufgeilen, wie du an mir. Oder denkst du, ich merke nicht, was mit dir los ist? Dir geht doch schon fast einer ab, wenn du das Bild der heiligen Jungfrau Maria nur aus der Ferne siehst. Genug. Genug. Glaube nicht, meine Geduld sei ohne Ende. Ich glaube gar nichts. Enttäuscht bin ich von dir, weil du wie alle anderen den falschen Rummel mitmachst, zu feige bist, dich zu dem bekennen, was du fühlst, du heiliger Christ. Doch irr dich nicht. Uns kriegt ihr nicht klein. Werden einfach weglaufen. Dann ist aus und vorbei mit deinem Wunder. Das werdet ihr nicht tun. Wohin wollt ihr denn? Bleib und höre. Fang mich doch. Fang uns doch. Zum Donnerwetter, treibt es nicht auf die Spitze. Fang mich doch. Ihr müsst doch endlich einsehen, dass ihr Unrecht habt. Lauft nicht noch weg, ihr verschlimmert alles nur. Es könnte gefährlich werden. Seht, der Purpurmantel, die Diamanten auf der Haube und der güldne Krummstab. Im Namen des Heiligen Vaters zu Rom weihe ich diese Kirche zum privilegierten Kloster Sancti Magni. Stehe fest, Turm, Bollwerk an der Grenze. Die Kaiser! Die Kaiser! Die Kaiser! Die Kaiser! Die Kaiser! Die Kaiser! Heinrich, Rex Germanorum haben mit Wohlgefallen die Ansprache unseres Bischofs Herbertus vernommen, obwohl das Heil nicht vom fernen Rom zu erwarten ist. Von innen her muss die Erneuerung kommen. Infolgedessen ist das, was hier in einem kleinen Marktflecken unmittelbar an unserer Reichsgrenze geschieht, ausschlaggebend für das Ganze. Alle Welt kann sehen, was wir tun und wie wir sind. Und die Welt soll sehen, was aus denen wird, die sündhaft werden. So finden wir zu Gott aus eigener Kraft. Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Für den Herrn Kaiser und seine Gefolge! Platz! Margraf, wo sind denn nun eigentlich diese Tänzer? Klostervogt. Wo bleibt der Klostervogt? Er sucht sie. Er sucht sie? Wen? Die verehrten Kinder. Und sie werden hier sein, so er sie findet. So er sie findet. Klappt denn in diesem Land überhaupt nichts mehr? Das sage ich dir, du heiliger Mann. Ein Wunder, das unsichtbar ist, können wir nicht brauchen. Kaiserliche Gnaden, das Wunder kann nur darin bestehen, dass wir die verirrten Kinder zum rechten Glauben bekehren. Nur darum geht es. Wir müssen Geduld haben. Wenn sie nicht aus freiem Willen die Strafe annehmen und nicht in Güte zurückfinden, freut sich der Teufel und Gott verliert. Na, Philosophie. Schnappt sie und schafft sie her. Wir müssen Geduld haben. An Wunder muss man glauben. Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Dein Glück, heiliger Mann! Scheint, Rupertus, du übertreibst es mit deinem Eifer. Wer liebt heute wen? Nimmst du die? Alle Wetter sehe ich recht. Pilgrimme, Kuttenträger, gar tanzen, grölen mit. Und des Klostervogts Trabanten bilden eine Art Ehrenwache. Was schreien die anderen dort? Innovatio, Erneuerung, eurer Gnaden. Sie missbrauchen diese Losung. Kaiserliche Gnaden hier. Innovatio, das ist eine neue, unerhörte Gotteslästerung. Heidnische Zaubersprüche und Beschwörungen an diesem heiligen Ort. Ein Sakrileg! Hört doch auf! Das geht nicht gut! Ich bitte euch! Obendrein nackte Weiber an der Spitze der Tänzer. Na, wenigstens toben sie sich auf gute deutsche Art aus. Sollen wir die Redensführer verhaften? Nein, nein, das Jahr ist noch nicht um. Aber Obacht geben, Markgraf. Unterweist den Klostervogt. Wo ist der Kaplan? Ich muss ihn sprechen wegen dieses sonderbaren Priesters. Ihr sollt aufhören, Kinder, lasst das sein! Aber, Tochter, hör auf mich! Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Umarme mich, küsse mich. Schließt du dich uns endlich an, Bruder? Nein, das tut er nicht. Der Heilige persönlich. Mir wird gleich ganz anders. Niklas, verteile die Nahrungsmittel. Hier sind frische Kleider und Decken. Schon wieder Eier und Schinken von meinem Herrn Vater? Zu dumm. Mir schmeckt nichts mehr, überhaupt nichts. Herr im Himmel, seht euch doch an! Das alles haben wir dir zu verdanken, du übereifriger Christenmensch. Nachts in der mistigen Scheune pennen und tagsüber vor der gierigen Menge herumhopsen, damit der Welt dein elendes Wunder vorgeführt werden kann. Anders könnt ihr nicht gerettet werden. Ah, du willst doch bloß dein Amt und deine Würde als Abt retten. Ihr tut ihm Unrecht. Es ist uns doch egal, Priestersöhnchen. Wir wollen tun und lassen können, was wir wollen, weiter nichts. Was könnt ihr doch jetzt? Ihr wolltet euch doch schon immer austoben. Ah, Niklas, du bist ja noch schlimmer als dein Alter. Einer wie der andere. Alles besser wissen. Andere belehren und bekehren. Bis zum geht nicht mehr. Das ist grausam. Der ist nicht mehr mein Vater. Und der nicht mehr mein Bruder. Aber begreift doch endlich, um euch geht es überhaupt nicht mehr. Die weltliche und die kirchliche Obrigkeit will Recht behalten und duldet keinen Widerspruch. Wenn ihr euch nicht fügt, geht es euch an Kopf und Kragen. Ava, komm zu dir. Jetzt hat er sich verraten. Er sagt nicht, komm her zu mir, ich bin dein Vater. Er droht. Komm zu dir, sonst geht es euch an Kopf und Kragen. Geh jetzt, Rupertus. Wollen uns noch ausruhen, ehe wir verschwinden. Ja, wir entziehen uns deiner Strafe. Hier stinkt's. Das ist doch keine Luft für einen Abt. Das liegt an einer guten Verpflegung. So hört! Spürt ihr es? Spürt ihr es wie Trotz und Lust? Hände, Arme, Brüste, Beine, Lenden ergreifen, durchzucken. Spielt! Wird uns hier der Boden zu heiß? Ziehen wir fort durch die Aue, durch den Wald und kehren zurück zu Hunderten, zu Tausenden. Wohin lauft ihr? Ihr lauft doch in den Tod. Ihr seid doch meine Kinder. Wer soll euch schützen? Rupertus, wir haben dich zu uns befohlen, weil die verfluchten Tänzer durchs Land taumeln und großen Schaden anrichten. Nun geht es um deine Absetzung als Abt und Priester. Als Kind elsässischer Weinbauern hast du es bis zum kenntnisreichen Laienbruder des Klünier Zinserordens gebracht, bist im Dienst an unserer Sache einen geraden Weg gegangen, durftest deine Familie gründen, weil das günstig für deinen besonderen Missionsauftrag im Osten war. Du handeltest gehorsam, bist nicht wie manche anderen Ordensmitglieder der Fleischeslust und Trunksucht verfallen. Doch dann, so sagte man mir, hatte ich nicht mehr fröhliche Überzeugung, sondern Bitterkeit geleitet. Vielleicht, weil alles ein Irrtum war, Erzbischof. Was war ein Irrtum? Dass ich so unerbittlich war. Gott sagt, sie wissen nicht, was sie tun, und Gott verzeiht. Er will, dass die, die gesündigt haben, für ihn gewonnen werden. Er will nicht, dass wir sie der ganzen Welt als abschreckendes Beispiel vorhalten, sie beschimpfen und aussondern von den anderen Menschen. Das aber taten wir, und es war falsch. Wir müssen unser Fehlen und Irren endlich eingestehen. Nur dann wird Gott uns weiterhelfen. Na, du Vermessener, hast du den wichtigsten Ordensgrundsatz vergessen, der da lautet: Wer vor den Menschen seine Fehler zugibt, dem laufen sie alsbald davon? Nein. Wenn wir so fortfahren, laufen uns die Menschen davon und bald wird uns niemand mehr zuhören. Hinaus. Wer so weit von der Lehre abweicht, den verstoßen wir. Niklas! Er kommt da wieder. Wo bleibst du? Mit dem Sack auf dem Buckel. Und Niklas, treu und brav hinterher. Ja doch, drehst wohl ganz und gar durch, Alter. Der Junge kann einem leid tun. Für wen sammeln die bloß die Waldfrüchte? Die Tänzer sind doch gar nicht hier. Wollt ihr wohl endlich artig sein? Betet, anstatt zu tanzen! Seht, er verschenkt alles. Er muss verrückt geworden sein. Oder ob er ein schlechtes Gewissen hat? Reue. Kann sein. Vielleicht ist er auch krank vor Liebe. Nach dieser Huri. Die kaiserliche Hofkapelle und Kanzlei an den Erzbischof Heribertus zu Köln am Rhein. Ehrwürdiger Vater, wegen der durchs Land vagabundierenden Tänzer haben wir einen Medikus festzustellen beauftragt, durch welchen sonderbaren Stoff die Seuche ansteckend sein könnte, ähnlich der der Lust im Westfrankenreich. Aber der Gelehrte meint, man wisse nicht, ob das Zittern vom Bauch oder vom Kopfe käme, und hat selbst das Haupt geschüttelt und gelästert. Man solle das Kloster St. Magnus umbenennen in St. Veits Kloster, denn die hiesigen Schwärmereien glichen ganz und gar den bekannten zeitweiligen Delirien am Veitstage. Zur Conclusio des Ganzen empfehlen wir euch als dem zuständigen Erzbischof den Übelstamm, nämlich die 18 Urtänzer selbst, nunmehr und fortan dem weltlichen Schwerte zu überlassen. Wahrhaftig! Die Musik weckt Tote auf! Drei Dörfer weiter soll eine Alte beim Tanzen sogar ihren Buckel verloren haben! Einer hat erzählt, die hohen Herren und Damen wären reine wegsüchtig. Und die Klöster erst, Mönche und Nonnen treffen sich heimlich. Und dann... Die berühmte alte Äbtissin von Quedlinburg, die Muhme des Kaisers, soll durch die Tanzerei fruchtbar geworden sein. Lahme sind aus allen Himmelsrichtungen unterwegs, weil sie hoffen. Die Jahreszeiten verkehren sich. Aus Herbst wird Frühling. Ich lass keinen mehr aus. Zuerst ich, Grete. Keinen Tanz, du Esel. Schwarzes Gewölk zieht herauf. Was ist auf einmal los? Da, auf dem Hügel bei den Tänzern, die riesige schwarze Gestalt. Wodin. Nein, der Priester ist das. Er droht ihnen. Nein, er segnet sie. Flieht! Flieht! Rächet euch! Wer hat Recht? Wer Unrecht? Jeder vielleicht auf seine Weise. Einerlei! Ich bin an allem schuld! Rettet euch! Damit meine Schuld nicht noch größer wird, flieht, flieht! Aus den Weinbergen preschen Berittene heraus. Am Fluss stehen Bogenschützen. Sie reiten die Reben nieder. Nichts wie weg! Warum denn? Was haben wir getan? Ich habe nichts getan. Ich bin bloß eine alte Frau. Bringt ihn hierher, mein Bogen. Setzt ihn in meinen Lehnstuhl. Wie er zittert. Wir von Adel sind zu Fuß die schnellsten nicht. Das rettete dir dein Leben. Einen Pelz, den Kamin anheizen, Wein. Er muss auch Hunger haben. Junge, deine Rippen fühlen sich ja an wie geschnitztes Holz. Komm, komm, trink. Jetzt wird dir besser. Weg. Wir ernähren uns nicht und kleiden uns nicht. Und wenn wir ruhen, erfrischt uns ein milder Hauch. worauf wir aufspringen, singen und tanzen. Ja, ja, ja, ja, jetzt bist du hier in der Familienhalle und hier bleibst du. Du bist mein Erbe. Mein Lied. Ich will mein Lied hören. Es ist mein Lied. Ja, machen wir, du wirst es hören. Latein, fein gesungen. Ja, versprochen, mein Sohn, versprochen. Ich werde Mönche bestellen, einen ganzen Chor. Oh, sie ist anstrengend, sehr und sehr, sehr schön. Hier brauchst du nichts zu erzählen, das Mädchen befriedigt den ganzen Gau. Wenn wir nicht springen, tanzen, singen, sind wir wie Fische auf dem trockenen Land. Großer Gott, er bekommt Krämpfe. Er stirbt! Hol den Bader! Mein Boru. Hier hat er gesessen. Den letzten Seufzer getan. Du hast ihn in den Tod gehetzt. Flieht. Flieht. Flieht. Rettet euch. Wer hat Recht? Wer Unrecht? Jeder vielleicht auf seine Weise. Einerlei. Ich bin an allem schuld. Dein Sohn Bola war zwar ein Hühne von Gestalt, aber er wollte dies und das und taugte nicht zum Erben. Erzeug dir einen neuen. So einfach sollte die Welt sein, Vetter Markgraf. Und der abgesetzte Priester ist schuldlos, weil er sich verstellt und sich selbst der Schuld bezichtigt. Der Befehl lautet, so wenig Aufsehen wie möglich. Als ob sich Aufsehen jetzt noch vermeiden ließe. Nein, nein, nein, nicht weil wir irren. Nicht weil wir irren, laufen uns die Menschen davon, sondern weil wir behaupten, dass wir niemals einen Fehler begehen. Ich glaube nicht, dass er sich verstellt. Nein, nein. Hör zu, Rupertus. Wir haben dir von Amts wegen etwas mitzuteilen. Priester bist du nicht mehr, aber darfst Haus und Hof behalten, unter der Bedingung, dass du für dich und deine Nachkommen zum Vasall Bolas wirst. Du bist ab jetzt Knecht und Kurzsasser Bolas. Aber begreif doch endlich, die weltliche und die kirchliche Obrigkeit will Recht behalten und duldet keinen Widerspruch. Aber wenn ihr euch nicht fügt, geht es euch an Kopf und Kragen. Aber komm zu dir, Ava. Das Unglück hat Ava ihn um den Verstand gebracht. Komm doch. Ach, hier. So, das Unglück. Ava. Und was soll ich sagen? Mein Sohn ist tot. Deine Tochter lebt. Ava. Du elender Knecht. Ich sah ihn sterben dir, das schwör ich dir. Ava. Soll es mit deiner lieben kleinen Ava nicht besser Ava gehen? Komm, komm, Ava, komm zu dir. Keine Ava und keine Merswind. Rupertus, du darfst gehen. Darfst den Schweinestall ausmisten, den Schweinestall, zusammen mit deinem Filius, ja, dem neunmal klugen Niklas. Ihr seid meine Kinder, komm zurück, ihr seid meine Kinder. Ich wette. Der verstellt sich doch! Ihr seid doch meine Kinder, kommt doch zurück. Kommt zurück. Ihr seid meine Kinder. Gerlef? Wie spät ist es? Welcher Monat? Welches Jahr? Unser Jahr, Arthur. Wir sind zusammen. Es wird Winter. Wir müssen weg von hier. Wohin? Freunde finden wir überall im Land. Sie lachen mit uns, tanzen und singen mit uns, aber sie schlagen sich nicht für uns. Wir könnten hier im Wald Hütten bauen. Zu spät. Die Raben fliegen. Was hat das zu bedeuten? Ich wollte, ich wäre ein Rabe. Falten, Hinrich, Wiebekin, auf, Afa, komm! Singt, meine Täubchen, singt, meine Täubchen! Nur flattert uns nicht weg, wie ihr Musizis, ihr spielt nicht auf zum Tanze! So tragt den Dürrwanz hier, deine Fellpauke anstelle einer Halskrause, das verschafft dir Würde! So! Und hier, mein Kleiner, ziehen wir deinen Fiedelbogen durch den Schlund an Gaumen und Stimmbändern vorbei, dass du aufjauchst! Ja! Du Glatzkopf! Du bekommst einen Schellbaum ins Gehirnmark gepflanzt, auf das du geweiht bist. So und so, du Zarter, spieß mir die Pfeife durch den Nabel. So wird dein Bauch zum Dudelsang. Habt ihr sie gezählt? Es müssen 17 sein, 17! Die des Todes sind wie der 18., der ihnen vorausging. Es sind nur 16. Es müssen 3 Weiber unter ihnen sein. Hier ist nur eine. Die zweite liegt hier tot. Doch die Huri und Lautenschlägerin fehlt. Dachte ich's mir. Zum Teufel, dass gerade sie entkommen musste. Egal, ich schaff's nicht mehr. Es ist nicht mehr weit bis zum Kirchhof. Dann bin ich zu. So ist recht. Der Bauernsohn Gerlef ist kein grober Bauer, hat Art wie ein feiner Herr, trägt seinen Schatz des Priesters Keusches töchterleinartig nach Haus, heimwärts, in die Grube, in die Schand- und Grabesgrube. Macht sie nieder, alle! Bis auf das Mädchen. Vater! Alles ist verloren. Was tust du hier? Was sitzt du hier? Störe mich nicht. Siehst doch, was ich tue. Baue einen Wagen, ein Pferd, Spielsachen für die Kinder. Vater! Sie werden umgebracht! Umgebracht? Wer wird umgebracht? Sie! Und du bastelst Spielzeug. Für die Bescherung, dachte ich, ist doch bald zu weit. Ja, es ist zu weit. Großer Gott, sie haben sie umgebracht. Welch blutige, räudige Tat. Es waren doch fast noch Kinder. Welch ein Dämon in unseren Fronvogt Bola gefahren ist. Sein Sohn ist tot und Merswind ist verschwunden. Psst, es kommt der. Es ist der Priester, der jetzt Knecht ist. Und sein Sohn. Einer lebt noch. Er tanzt noch in der Grube. Der Rand der Grube reicht ihm schon bis an die Schulter. Es ist ein Mädchen. Die sollt ihm nicht gehören. Aber. Vater? Jetzt ist alles gut. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Das hast du. Weißt du noch, wie du mir das Tanzen beigebracht hast? Du nahmst mich bei den Händen. Wir drehten uns im Kreis. Du hobst mich hoch. Ich schwebte. Du sagtest, ich soll die Augen schließen und nicht so ein ängstliches Gesicht ziehen. Habe ich alles richtig gemacht? Ja, du hast alles richtig gemacht. Sie stirbt. Er hält sie. Wer ist übler dran? Sie oder Rutpertus? Rutpertus. Er muss weiterleben. Alle starben. Nur Merswind blieb verschwunden. Mein Vater kniete den ganzen nächsten Tag und Abend in der Kirche vor dem Marienbild des Altars. Er zerkratzte sich das Gesicht und glaubte, das Bild finge zu sprechen an. Nimm ich den. Merswind. Ja, du kniest nicht vor dem Bilde Marias. Du kniest vor mir. Gib mir eine Decke, es ist kalt. Bleib, wie und wo du bist. Mir ist alles gleich. Nackt wie ich bin? Glaubst du, ich hätte in dieser Stunde Sinn für abgeschmackte Scherze? Bild dir nicht ein, dass ich nicht wie du empfinde. Dann sag nichts mehr. Doch, ich sag dir mehreres, Priester Rutpertus. Bin nicht mehr Priester. Und meinen Namen habe ich abgelegt. Dann heißt du von jetzt an Knecht Ruprecht. Du hast keinen Grund, dich weiter zu quälen, wie du dich dein bisheriges Leben lang selbst gequält hast. Hör auf! Drüben ist die Erde noch frisch. Ja, Grund zur Trauer hast du, aber zu mehr nicht. Ava würde dir, lebte sie noch nicht, den geringsten Vorwurf machen. Sie hat in dem einem Jahr gelebt, wie ein schönes Tier, wie das Gras und die Erde in dem Garten, den ihr in eurer Verblendung in den fernen Himmel verlegt, weil ihr euch schämt, dass wir ein Teil der niederen Pflanzen und Tiere sind. So sprach Mjeswind bis in den Morgen auf meinen Vater ein, und sie fror an ihrer Nacktheit. Er sah es nicht, sah sie und sah sie nicht, und beide hörten nichts, nur ich. Guten Morgen, mein lieber Knecht Ruprecht. Sie muss hier drin sein. Wo ist sie? Wer? Ihr stört mich im Gebet. Verstell dich nicht. Wo hast du sie? Wen hab ich wo? Sie ist hier. Zumindest für den Vater. Seht, hier. Das Bild Marias. Sieht jemand verteufelt ähnlich. Kannst es weiter anbeten. Wir finden sie. Mjeswind verschwand für immer auf ebenso rätselhafte Weise, wie sie zu uns gekommen war. Wir aber, mein Vater und ich, mussten bleiben. Wir schufteten auf Bolas Feldern und in seinen Ställen als Knechte und wurden den Besuchern gezeigt, die Tag für Tag, Jahr für Jahr in unser Kölbig, den Ort des Tanzwunders, kamen und uns schaudernd betrachteten, als wären wir wilde Tiere. Und während wir arbeiteten und des Nachts, während wir schliefen, fing mein Vater zu reden an mit den vielen Verstorbenen. Und es war, als fingen die an, wieder zu leben. Und von einer, die für uns niemals sterben würde, drangen zu uns aus der Ferne, manchmal aber auch ganz aus der Nähe, verlockende Worte und Klänge. Eines Abends, es war im hohen Dezember, machte sich der Priester Rupertus heimlich auf den Weg. Er hatte sich mit einer braunhärenen Kutte mit pelzbesetzter Kapuze verkleidet. Er schleppte einen Sack auf dem Rücken. Der Sack war gefüllt mit Früchten und mit anderen Nahrungsmitteln und mit kleinen Geschenken, die er selbst hergestellt hatte. Er stützte sich auf einen Stock. So zog er, der graubärtige Knecht Ruprecht, über einen verschneiten Moorweg in die benachbarte Stadt am Fluss. Der heilige Christ, der heilige Christ. Die Kinder, die im Schneetreiben auf der Straße Jöhlklapp spielten, kannten den ehemaligen Priester trotz der Verkleidung. Die Eltern öffneten die Fenster in der kalten Winternacht. Sie bestaunten den verwilderten Mann. Mit Stockhieben scheuchte Knecht Ruprecht die übermütigen Kinder auseinander. Er fuhr sie hart an. Kannst du auch gut beten? Lieber guter Weihnachtsmann, sieh mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Sie fürchteten sich vor ihm. Da warf er ihnen Geschenke zu und ging weiter. Er hatte an diesem Abend nur noch einen Wunsch für sich selbst. Er ging zu dem Haus, in dem Mjeswind wohnen sollte. Er fand sie nicht. Er suchte weiter, in anderen Städten, im ganzen Land. Er sucht noch immer. Ich, Niklas, Ruprechts Sohn, bin seit langer Zeit, wie mein Vater, Jahr für Jahr unterwegs. Wegen meines Namens habe ich mir den kinderfreundlichen Bischof Nikolaus zum Vorbild genommen und fülle am Nikolaustag den artigen Kindern die Stiefel mit Näschereien. Manchmal, wenn es gewünscht wird, gehen wir am Weihnachtsabend gemeinsam zu den Familien in die Häuser. In letzter Zeit werden wir immer weniger eingeladen. Die Alten und die Jungen sitzen immer seltener still beieinander. Die Jungen zieht es fort zu ihrem eigenen Vergnügen, in verräucherte Räume, die von flackernden Lichtspielen und von lauter Musik erfüllt sind. Da fällt es nicht besonders auf, wenn wir zwei struppigen Kerle, die immerhin schon fast 1000 Jahre alt sind, in der Menge stehen, nach Meerswind Ausschau halten und entdecken, Kölbig ist überall. Der heilige Christ. Wir brachten ein Hörspiel nach einer deutschen Sage von Peter Jakubait. Musik: die Gruppe Schaum der Tage. Dramaturgie: Ulrich Griebel. Die Darsteller waren Hans-Jürgen Hürrich, Dieter Wien, Christoph Engel, Wolfgang Hossfeld, Wolfgang Dehler, Horst Lebinski, Delia Müller, Simone Elze, Rex Gülzow, Peter Rutschinski, Andreas Pfaff und viele andere. Schnitt: Andreas Meinitzberger. Ton: Henry Marx. Regieassistenz: Wolfgang Rindfleisch. Regie: Achim Scholz. Was hier für eine Story dahinter steckte, das hat natürlich jeder sofort gewusst, aber da hat man nicht groß drüber gesprochen. Man hat sich gefreut, das mal zu machen. Der Vorgang der Macht, wie sie mit der eigenen Ideologie umgeht und dem, was die Ideologie hervorgerufen hat, das war das Interessante für mich. Wie sich die Glücksvorstellungen und die ideologischen Versprechen dann verselbstständigen und sich gegen die eigenen Schöpfer oder zumindest verbalen Verkünder dieser Ideologie richten, das war der interessante Vorgang für uns alle. Damals habe ich es aus irgendeinem Grunde für nicht so sehr revolutionär gehalten und merke aber jetzt erst richtig, was das wirklich für eine Brisanz hatte. Und bin da auch ein bisschen wahrscheinlich blauäugig, wie man sagt, also der Blinde kommt auch durch die gefährlichsten Situationen. Heute kommt es mir tatsächlich erstaunlich vor, ja, selber. Damals nicht. Außerdem war es so, wenn man das sozusagen genehmigt hatte, dann war klar, dann war es raus und dann war die Aufgabe erfüllt, die man sich gesetzt hatte und leider eben keine Reaktion mehr, die vielleicht unter normaleren Umständen dann gekommen wären. Vielleicht auch von oben irgendwelche Schelte oder sogar ein Verbot, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da war schon zu viel durcheinander. Chaos. Der Aufstand junger Leute durch Tanz, durch wilde Tanzorgien an einem heiligen Fest, am heiligen Abend, war immer interessant und hatte immer schon vom Ansatz her etwas Aktuelles. Es gibt viele Urkunden und es ist belegt, dass die alle umgebracht worden sind. Ja, und das bot sich selbstverständlich, ich weiß nicht, warum andere diesen Stoff nicht aufgegriffen haben. Spätestens Mitte der 80er Jahre an, als die Rockgruppen zunächst von Berlin-West aus über die Mauer hin junge Leute in Berlin-Ost ansprachen und anlockten. Das waren immerhin 4.000, 5.000. 1987 war dann für 140.000 jüngeren Menschen in Berlin-Weißensee ein riesiges Rockkonzert. Und ich hatte dann zunächst auf 7 Seiten eine Erzählung geschrieben, um das auch anzubieten. Es ist eigentlich als Film gedacht, muss ich sagen. Und habe ein Szenario geschrieben und es herumgereicht. in der Hoffnung, dass diese Einkleidung ins frühe Mittelalter nicht durchschaubar wäre. Aber das Misstrauen entstand eben doch. Und im Rundfunk ist auf der Dramaturgenebene das sicherlich von Siegfried Pfaff und von Christa Vetter, die die Hörspielabteilung leitete, erkannt worden, aber gefördert worden. Dem Autor Peter Jakobald gelang es 1988, das DDR-kritische Hörspiel »Der heilige Christ«, das wir gerade gesendet haben, beim Rundfunk der DDR unterzubringen. Für die Musik konnte Regisseur Achim Scholz die Rockband »Herbst in Peking« gewinnen. Was ging plötzlich? Auch ein Resultat der Zeit. Es war so, naja, wir haben nicht groß darüber gesprochen. Es war, haben wir gesagt, ach komm, wir machen, lassen die Musik machen und so. Und dann wussten wir genau, was darüber kommt. Das war schon klar. Und nun muss ich dazu sagen, hatte ich vorher auch schon 2, 3 Hörspiele gemacht, die auch mit den Mitteln der Musik eine zusätzliche Ebene versucht haben einzuführen. Also ich war der Regisseur von Heiner Müllers Hamlet-Maschine, wo die Einstürze Neubauten, also im Osten, im Studio waren. War natürlich insgesamt ein großes Ereignis. Also da gab es schon so ein bisschen, nicht nur von mir, sondern von anderen auch, von Rindfleisch und so, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, gab es da schon Bestrebungen, über die Musik zusätzlich eine emotionale Botschaft auch in die Hörspiele mit einzubringen. Ja? Also nicht nur illustrierend oder wie beim Film eben als Filmmusik kontrapunktmäßig, sondern wirklich eine emotionale Botschaft auch rüberzubringen. Und deshalb auch die Wahl der Leute von Herbst in Peking, weil das war so Prenzlauer Berg, ja, Underground ist jetzt Quatsch, aber also sozusagen der Humus des Prenzlauer Berges, wo die Stimmung der Zeit auch in der jungen Generation besonders offen eigentlich rübergebracht wurde. Doch als die Produktion fertig war, durfte sie nicht gesendet werden. Im Zuge des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 kam es in Brandenburg zu einem Zwischenfall. Bei einem Auftritt der Band Herbst in Peking vor 3000 Zuschauern sagte Leadsänger Rex Joswig, sie seien erschüttert, wie schnell der Bandname Wirklichkeit geworden sei, und forderte eine Schweigeminute für die Opfer des Massakers. Die regierende SED jedoch sah in dem Massaker die legitime Niederschlagung eines konterrevolutionären Aufruhrs. Der aufmüpfigen Band wurde die Spielerlaubnis entzogen. Musik von Herbst in Peking war ab diesem Zeitpunkt in der DDR tabu. Das Hörspiel »Der heilige Christ« durfte nicht gesendet werden. Doch die Band suchte sich einen neuen Namen und wählte, wie schon mit Herbst in Peking, einen Romantitel von Boris Vian. Schaum der Tage. Und der Sendetermin wurde offensichtlich geändert. Es ist mir bis heute nicht gelungen, und auch anderen ehemaligen Mitarbeitern des Rundfunks ist es nicht gelungen, den exakten Sendetermin festzumachen. Das muss verschoben oder vorgezogen worden sein durch die Kapelle. Es war ja, erinnern Sie sich, im Juni 1989 dieser scheußliche Mord in Peking gewesen. Und dann das Engagement dieser jungen Rockgruppe, die den Namen ablegen musste. Und das war vielleicht, habe ich gehört, so ein scheinbarer Kompromiss, eine Absprache. Wenn diese Gruppe den Namen ablegt, dann darf sie da spielen und dann darf das Hörspiel gesendet werden. Also es sollte nicht auffallen. War natürlich Nonsens. Und schon zum Sendetermin in der Ansage, die habe ich in einer Aufzeichnung, heißt es, dass diese Rockgruppe wieder ihren Namen tragen darf. Der große musikalische Anteil an dieser Produktion stammt von einer DDR-Rockgruppe, die seit dem 3. November dieses Jahres nicht mehr Schaum der Tage, sondern wieder Herbst in Peking heißt. Das muss unmittelbar nach dem 4. November gewesen sein. Das ist der Tag dieser großen Demonstration auf dem Alexanderplatz gewesen. Und da ging schon alles durcheinander. Da hat ja Markus Wolf sogar gesprochen. Schabowski hat da gesprochen. Die wollten schon alle klein beigeben oder irgendwie sich auch als volkstümlich oder als Befreier fast darstellen und mitmischen. In dieser wirren Situation wurde das dann gesendet. Und es gab wirklich ein Echo. Ich habe auch die Zeitung bis jetzt nicht studieren können, nicht finden können. Ich habe das damals leider nicht aufgehoben. Man begrüßte dieses Hörspiel in zwei Tageszeitungen in Berlin-Ost. Die Ursendung des Hörspiels Der Heilige Christ fand also vermutlich zwischen dem 4. und 9. November 1989 statt. Doch die Publikumsresonanz war gleich null. Weil ja dann nach dem Mauerfall am 9. alles weglief, alles auseinander lief und was auch immer an richtigen oder nicht richtigen Dingen in Filmen oder in Hörspielen oder in Büchern gesagt worden war, interessierte niemanden mehr. Das betraf zum Beispiel auch einen Erzählband von mir, der im Juli 89 erschienen war, nachdem er 1982 schon angenommen war vom Hinster Verlag. 7 Jahre hat das Buch gelegen. Es waren bis Anfang November von 10.000 Exemplaren noch 9.600 verkauft worden. Und dann blieben auch 400 Bücher übrig, die ich später in einer Scheune gefunden habe. Das ist selbstverständlich, das existenzielle Interesse war völlig weg. Das Publikum für solche Angebote war gar nicht mehr vorhanden. Hatte sich radikal alles verändert. Der Regisseur Achim Scholz war Ende Oktober 1989 über Ungarn in den Westen geflüchtet. Ich habe dann die Maueröffnung in einer Turnhalle in Bayern erlebt. Und zwar sah das so aus, dass da also sich eines Abends eine Traube um den Fernseher versammelte. Und ich dachte irgendwie, na Mensch, was ist denn da los? Gehst mal gucken. Und da hat Schabowski gerade verlesen, also etwas irritiert, dass also ab sofort Reisefreiheit ist und dass die Mauer offen ist, mehr oder weniger. Nun waren das ja alle Leute, die hauptsächlich dort gelandet waren, weil sie reisen wollten, weil sie sozusagen offene Grenzen wollten. Nun in der Nacht danach spielten sich echte Tragödien ab, weil ein Teil der Familie wollte wieder zurück, der andere Teil wollte da bleiben. Also haben wirklich Leute auch ins Kissen geheult. Und wenn ich nicht vergessen, wie einer gesagt hat, jetzt kommen die alle hier rüber, ich gehe gleich nach Kanada. Und dann muss ich sagen, das war sehr fair. Dann hat der Bundesgrenzschutz also die zurück wollte, wieder über Ungarn zurückgebracht, weil ja noch nicht klar war, was war mit der Republikflucht. Nicht? Also damit die nicht direkt von der Bundesrepublik in die DDR reisten, wurden die über Ungarn wieder zurücktransportiert. Also es war irgendwie völlig chaotisch und völlig wild. In Berlin spielte sich das natürlich dann alles an der Mauer ab. Die Maueröffnung selbst in Berlin, ich habe damals in der Nähe der Bornholmer Straße gewohnt. Es gehörte zu Pankow und da hat man abends so ein Geschrei gehört wie aus einer Kinderbadeanstalt. Wirre Stimmen, alles Mögliche, nachdem diese Fernsehsendung da gelaufen war. Ich denke, du musst doch da mal hingehen. Und da kam ich gerade so 10:10 abends an, als das Tor aufgemacht wurde von Offizieren. Und ich gehörte so zum zweiten, dritten Haufen von Menschen, die über die Brücke rüberschwappten. Also das ist schon sehr einprägsam, was da so abgelaufen ist. Das war, glaube ich, sogar der erste Übergang, der aufgemacht worden ist an der Bornholmer Brücke. Ja, wir sind alle rüber. Ich habe da einen Schauspieler getroffen, der in einem älteren Hörspiel Mein lieber Joaquin mitgespielt hatte. Und wir umarmten uns und der war 88 rübergegangen. Und der kam von der Westseite und ich von der Ostseite. Und wir haben uns einfach gefreut. Und dann kamen die Westberliner mit zurück in die Wohnungen der Ostberliner. Man hat gefeiert dann einfach. Und wie ging es dann weiter? Ich hatte dann mal von einem kleinen Sender ein Angebot, kam mir aber zu unattraktiv vor, was völlig illusionär war. Und dann war ich einfach zu alt, das wusste man ja gar nicht, wenn man über 45 Jahre alt war. Da war es ja sowieso mit einer Festanstellung nicht ganz so leicht im Fernseh- oder Rundfunkbereich. Ich kann mir nicht anmaßen, das generell zu beurteilen. Es gab sicherlich glückliche Übergänge. Es gibt ja viele Leute, die bis heute, bis sie das Rentenalter erreicht haben, da eine schöne feste Arbeitsstelle gefunden haben. Aber das war eben alles chaotisch. Das war wirklich der Zusammenbruch, Gott sei Dank, eines Systems mit bestimmten Nebenwirkungen. Und man hat sich selbst Boden entzogen unter den Füßen. Ich bin dann erstmal, weil man ja irgendwie... Also man wusste ja auch nicht, was auf einen zukommt und da hatte ich mich dann mit meiner Frau geeinigt, wir gehen nach Düsseldorf und ich versuche in die Werbung zu gehen als Texter. Haben mich natürlich erstmal alle ausgelacht, aber ich hatte einen ganz prima Agenturchef, der hat sich meinen Lebenslauf angeguckt und hat gesagt, ach, ich probiere das mit Ihnen. So, Und dann hatte ich, ach Gott, innerhalb von 3 Wochen hatte ich dann einen Job in der Werbung und habe mich erstmal da eingegraben. Ja. Und es hat ja interessanterweise sehr viel Ähnlichkeit mit Regie, in welchem Bereich auch immer, weil sie immer Zielgruppenszenarien entwerfen. Ja. Da war ich dann in Düsseldorf in einer ganz piekfeinen Agentur am Rhein und so. Und dann vorne am Ufer lagen dann so die großen Schiffe, die dann ausgebaut wurden für die Flüchtlingswellen, die dann rüberkamen. Da war allerhand los an Bord. Aldi war gleich am Ufer und da wurde dann unwahrscheinlich viel von Aldi aufs Schiff gebracht. Also das war, in meiner Mittagspause bin ich immer an diesen Schiffen vorbeigekommen und bin dann in eine katholische Kirche gegangen, die ja in Düsseldorf öfter zu finden sind. Und das war unwahrscheinlicher Antrieb für mich. Also dieses Schiff mit den Auswanderern, Aussiedlern, Übersiedlern oder wie sie ja damals noch waren, ja. Und da hatte ich also eben so viel Druck, dass ich gesagt habe, du musst jetzt hier irgendwie rein in diese ganz andere Welt. Und dann war ich noch eine Zeit lang Werbeleiter in einem großen Unternehmen in der Nähe von Düsseldorf und dann habe ich wieder angefangen zu schreiben und bin dann über Serien und, also ich habe dann nur noch als Autor fürs Fernsehen gearbeitet. Was nach dem Mauerfall in der Hörspielabteilung des Rundfunks der DDR passierte, erzählt Ulrich Griebel, der Dramaturg des Hörspiels »Der heilige Christ«. Erstmal lief alles ganz normal weiter. Also uns war zwar klar, dass jetzt irgendetwas ganz Entscheidendes passiert war. Das war keine Revolution, aber eben ist es dann eben eine Wende geworden, das ist schon richtig bezeichnet. Und es war auch ziemlich bald klar, dass sicherlich der zentrale Rundfunk aufgelöst werden würde und dass es auch das Prinzip des Westens mit den Landesrundfunkanstalten kommen würde. Und da haben dann die Kollegen schon geguckt, wo kann man denn hingehen, wo werden neue Hörspielabteilungen sein. Da war klar, Radio Brandenburg hat wahrscheinlich bloß eine ganz kleine und die größeren Sender wie MDR, die haben sicherlich eine größere. Und da hat man schon sich orientiert, wo könnte ich denn hingehen und was mache ich denn dann. Aber es ist bis die ersten Entlassungen, glaube ich, waren im Herbst 90. Und dann haben wir das noch, wenn man so will, fast basisdemokratisch entschieden. Wer kann es als erster verkraften, so eine Entlassung? Also die Kollegen, die kurz vor der Rente standen, haben wir ausgelassen. Eine Kollegin, die ein behindertes Kind hatte, haben wir ausgelassen. Also die sollten so lange wie möglich, wie es eben ging, bleiben können. Und ja, eigentlich die Mittelalterlichen, zu denen ich damals gehörte, wo man sagte, die finden nochmal einen neuen Anfang, die waren sozusagen die Ersten. Ja, natürlich war es traurig. Irgendwie ging eine Lebensphase zu Ende, das war klar. Des Landes und der einzelnen Menschen in dem Land, klar. Aber man hatte auch nicht, ich jedenfalls fiel nicht in ein tiefes Loch, dass ich sagte, um Gottes Willen, Zukunftsängste und was wird jetzt und wirst du denn überhaupt noch existieren können? Oder weil ich hatte immer vielfältige Interessen und war mir klar, irgendwo wirst du was finden. Und habe mich dann allerdings auch bis hin zu solchen Absurditäten, wo ich wahrscheinlich unglücklich geworden wäre, wenn es geklappt hätte, bei einer Werbeagentur als Texter beworben. Das wäre natürlich ganz schlimm geworden, aber ich dachte, warum soll man das nicht, ehe du gar nichts machst, machst du auch diese scheußliche Werbung. Aber die haben natürlich sofort gerochen, dass sie mit mir da wahrscheinlich nicht anfangen können. Ich habe auch eine sehr unverschämte Gehaltsforderung. Es war die Frage, man sollte sagen, seine Gehaltsvorstellung, das war nun was völlig Neues für uns und da habe ich geschrieben, natürlich unter 1 Million nicht. Vielleicht haben sie das auch für zu frech gehalten. Ich habe erstmal eine Sendereihe übernommen von einem Kollegen, der gleich nach der Wende diese Sendereihe angefangen hatte und dann in Rente ging. Die hieß Liebes Volk und das war Redezeit für Radiohörer. Hörer konnten sich melden beim Sender und konnten über ein selbstgewähltes Thema, erst 10 Minuten, dann haben wir es ausgeweitet auf 1/4 Stunde, frei reden. Möglichst ohne Manuskript. Sollte der Versuch sein, endlich dem Volk eine Stimme zu geben über das Massenmedium. Das, was bisher nicht möglich war, sollten sie jetzt sagen können. Bis 1995 lief die Sendereihe. Und dann hörte es langsam auf. Dann merkte man, die Bereitschaft, im Radio öffentlich zu reden, ließ nach. Entweder waren die sich da gerne äußern wollten, war die Zahl derer erschöpft. Oder aber, ich denke auch, dass sie gemerkt haben, jetzt dürfen sie zwar alles sagen, aber die Wirkung ist null. In der DDR war es umgekehrt. Man durfte nichts sagen. Und wenn was gesagt wurde, wenn was in die Öffentlichkeit, dann war gleich eine Riesenwirkung da. bis ganz nach oben und sonst wo. Und dann habe ich den Krimi betreut, wöchentlich eine Krimisendung im MDR. Und da habe ich dann im Wesentlichen Archivkrimis rausgesucht und also Redaktionsarbeit gemacht. Keine Stückentwicklung mehr. Wir leben in der Bachschen Republik und es gibt keinen Sieg. Die Hoffnung ist ein träges Vieh und nährt sich an der Staatsdoktrin. Man wird die roten Götter schleifen, viele werden es nicht begreifen. Der Götzendiener pisst sich ein, so einfach ist es, Mensch zu sein. Hat das den Freundkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Das Volk, es wird in Trance verfallen und eine alte Hymne lallen. Schwarz-Rot-Gold ist das System. Mit dem Song »Bakschisch Republik«, den Herbst in Peking 1990 herausbrachte, geht unsere Reihe »Mauerschau« im Sonntagshörspiel zu Ende.